Ihr seid alle noch da. Keiner sieht müde aus. Ihr seid alle noch frisch und munter. Ich muss sagen, Hut ab vor euch. Ist irgendjemand noch dazugestoßen am Abend, der am Nachmittag nicht hier war? Eine ganze Anzahl. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Nämlich, was ich jetzt weiter lehren werde, ist die direkte Fortsetzung von dem, was ich am Nachmittag gelehrt habe. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr ihr damit könnt, wie sehr das für euch einen Sinn geben wird. Die, die ihr nicht da wart, ihr müsstet euch halt dann die Predigt anhören. Die gibt's ja erwerblich, oder? Die kriegt ihr hinten da am Tisch, könnt ihr die dann euch noch irgendwie aneignen. Ich werde kurz zusammenfassen, damit ihr nicht ganz hängen bleibt. Ich habe über das ganze Wochenende, eigentlich gestern und heute, gelehrt über den neuen Bund, über das vollbrachte Werk des Kreuzes, wie anders der ist als der alte Bund. Und heute habe ich besonders den Fokus darauf gelegt, auf den Unterschied zwischen Gottes Fakten und zwischen Verheißungen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist ganz wichtig, dass wir den Unterschied verstehen, weil wir die zwei verschiedenen Dinge, die Verheißungen und die Gottesfakten, anders in unserem Leben erleben. Und es hilft uns ja eigentlich relativ wenig, wenn wir alles mögliche tolles Wissen haben in unserem Leben, aber es nicht erleben. Gott will ja, dass wir das erleben, was uns zusteht. Das Erkennen im Neuen Testament oder das Kennen, das biblische Verständnis für Kennen oder für Wissen ist nicht ein Wissen im Kopf, so wie es wir Europäer ja schön toll angelernt bekommen haben. Wir Europäer, wir sind ja erzogen worden dazu, dass Wissen ist Macht, aber Wissen im Kopf. Aber das ist absolut nicht der biblische Weg. Der biblische Weg ist nicht vom Erkennen im Kopf, sondern der biblische Weg ist vom Erleben. Das Wissen, das die Bibel möchte, dass wir es in unserem Leben haben, ist ein erlebtes Wissen und nicht nur ein verstandenes Wissen. Zum Beispiel, wenn die Bibel sagte, und Adam erkannte Eva und sie gebar ihm den Abel oder den Kain. Was meint die Bibel mit erkannte? Die Bibel meint nicht damit, eines Tages hatte Adam die Erkenntnis, dass wenn der Samen des Mannes das Ei der Frau befruchtet, bekommt sie ein Kind. Das meint die Bibel überhaupt nicht. Wenn die Bibel sagte, Adam erkannte Eva, dann spricht es von einem Erlebnis, welches die zwei miteinander gehabt haben. Eine reale physische Erfahrung. Und wenn die Bibel spricht vom Erkennen und vom Wissen und vom Kennen, dann spricht die Bibel davon vom Erleben, vom Erfahren. Und das ist etwas, was für mich persönlich sehr traurig ist, dass viele Christen, die haben ein enormes Wissen im Kopf und vielen Bibelversen, die können sie dir zitieren, aber die erleben nichts davon. Das ist nicht der Plan, den Gott für uns hat. Gott hat für uns geplant, dass wir ihn kennen, ihn erleben. Dass wir das, was in seinem Wort geschrieben steht und uns gehört, erleben und erfahren. Und da gibt es eben zwei Dinge. Das eine ist Verheißungen, das andere sind Gottes Fakten. Gottes Fakten ist kein Wort, das wir so als solches in der Bibel finden. Aber es ist ein Wort, das mir persönlich so gut gefällt, weil es das so klar ausdrückt. Verheißungen sind alles, was Gott uns verheißen hat. Davon gibt es in der Bibel 7487 Verheißungen. Die gehören alle uns, die können wir uns in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt im Hebräerbrief ganz klar, dass wir sollen Nachahmer sein, denen, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen Gottes erleben. Zum Beispiel, ich habe das heute am Nachmittag geklärt, ich sage das nur zur Wiederholung, weil doch viele nicht hier waren. Zum Beispiel, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat durch ein prophetisches Wort, durch ein Wort von der Bibel, wie auch immer, ist das eine Verheißung, die in der Zukunft liegt. Wann sie dich erfüllt, die weißt du nicht. Als ich Pastor in Wien war, das war im Oktober 2000, da kam ein Prophet aus England zu uns, der kannte mich nicht, aber der war doch ein sehr anerkannter Prophet und der predigte bei uns dort in der Gemeinde und plötzlich prophezeite er über mich. Und er gab mir im Oktober 2000 eine wirklich außergewöhnliche Prophezeiung, die in meinem Leben sprach, die hat sich erst begonnen, 15 Jahre danach zu erfüllen. 15 Jahre, lange Zeit. Was tat ich? Ich schrieb sie auf, ich hatte sie immer in meiner Bibel mit, ich schaute immer darauf, ich wurde nicht träge, wie die Bibel es sagt. Ich habe geglaubt und ich habe ausgeharrt. Ich habe gesagt, das wird sich erfüllen. Gott hat es gesagt und das wird geschehen. Und 15 Jahre danach hat sich dann begonnen, diese Verheißung auch wirklich zu erfüllen. Du weißt nie, wann sich die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, erfüllen wird. Ich habe meine Frau geheiratet vor 32 Jahren und ihre Familie, wollte mit Gott absolut nichts zu tun haben. Im Gegenteil, als wir uns auf der Bibelschule kennengelernt haben, meine Frau und ich, und wir haben uns verlobt, dann hat meine Frau ihre Mutter angerufen, ich kann mich noch gut erinnern, ich stand in der Telefonzelle neben mir. Sie rief ihre Mutter an und sie sagt, Mama, ich habe mich verlobt, ich werde einen Prediger heiraten, einen Pastor. Die Schwiegermutter kannte nichts von mir, die kannte mich nichts, sie hatte keine Ahnung. Die ersten Worte, die aus ihrem Mund kommen, waren folgendes. Bist du verrückt? Heirat einen anständigen Mann. Ich habe gesagt, was? Danke, ich fühle mich nicht willkommen in deiner Familie. Die kennt mich nicht, die weiß nicht, wer ich bin. Und die denkt, ich bin unanständig, nur weil ich Pastor bin. Die waren Christen abgeneigt. Für die waren alle Pastoren Heuchler und die war total gegen alles, was christlich ist. Hatte auch eine furchtbare Vergangenheit. Und als wir dann geheiratet haben, hat der Herr klar zu uns gesprochen. Betet für die Mama und ich werde sie erretten. Wie lange haben wir für sie gebetet, Mäuschen? 25 Jahre? 25 Jahre lang haben wir für die Schwiegermama gebetet. Und für ihren Mann, für Debbie Stiefvater. Er kam uns besuchen, die beiden kamen uns besuchen. In meinem Wohnzimmer gab er sein Leben Jesus. Er war noch nicht alt, 63 glaube ich. 6 Tage später ist er plötzlich an Herzversagen gestorben. Wir beteten weiter für die Mutter. Nach 25 Jahren Gebet hatte sich Debbies Mama bekehrt. Und weiter hat Debbie eifrig gebetet für die Bekehrung ihrer Schwester. Die einzige Schwester, die sie hatte. Nach 30 Jahren hat sich auch die Schwester bekehrt. Das sind Verheißungen, die wir nicht wissen, wann sie sich erfüllen. Sie hätte sich nach einem Jahr beten bekehren können, nach 2, nach 10, das wissen wir nicht. Das ist in Gottes Hand und in Gottes Zeitplan. Das sind Verheißungen. Aber da gibt es etwas anderes, das ist Teil des neuen Bundes. Das heißt, ich nenne das Gottfakt. Das heißt, das ist nichts, was Gott mir versprochen hat. Das ist etwas, was Gott mir bereits gegeben hat. Und das Gefährliche am Christenleben ist folgendes, dass wir diese Gottfakten nehmen und unbewusst wie Verheißungen behandeln. Verheißungen erlangst du durch Ausharren und durch Glauben. Gottes Fakten erlangst du nur dadurch, durch den nehmenden Glauben sie anzunehmen. Das muss ein nehmender Glaube im Herzen sein. Sonst werden die sich in deinem Leben nicht manifestieren. Du kannst warten darauf. Und da ist so viel schiefgelaufen, dass Christen, die haben diese Gottfakten, was uns gehört, als Verheißungen behandelt und warten immer noch drauf. Und die werden sich nie erfüllen. Weil das, was Gott getan hat, kann er nicht noch einmal tun, weil er es bereits getan hat. Und ich werde euch heute Abend noch einige dieser Gottfakten zeigen, wie man die erkennt und wie man die bekennt, um unser Herz zu überzeugen. Dann habe ich davon geredet, dass der Glaube ein Herzensglaube sein muss und dass wir unser eigenes Herz überzeugen müssen. Und da ist diese herrliche, ich liebe, wie sagt man da jetzt so schön, ist mir ein Wort entgleitet, Paradoxe, ist das Deutsch oder nur Englisch? Ich liebe Paradoxe. Die Bibel ist so voll von Paradoxen. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, wenn du leben willst, musst du sterben. Er hat gesagt, wenn ein Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es keine Frucht bringen. Willst du mir nachfolgen, musst du dich selbst verleugnen. Im Reich Gottes gibt es so viele Paradoxe. Willst du ernten, musst du sehen. Willst du empfangen, musst du zuerst geben. Und da gibt es ein anderes wunderbares Paradox in der Bibel. Nämlich im Hebräer Kapitel 4 spricht die Bibel vom Eingehen in die Ruhe. Es spricht, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, nicht in die Ruhe eingegangen ist, ins verheißene Land. Sie waren ungläubig und ungehorsam, sagt die Bibel. Und dann sagt die Bibel einen ganz, ganz tollen Schau. So lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Alles, was ich dir jetzt gepredigt habe an diesem Wochenende, hilft dir nichts, wenn du nicht glaubst, das, was du gehört hast. Machen wir weiter. Vers 3 bitte. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt an fertig. Stell dir mal vor, das verheißene Land, die Ruhe für das Volk Gottes, das war von Anbeginn der Welt an bereits fertig für sie. Alles war fertig und sie sind trotzdem nicht in die Ruhe eingegangen. Nun waren aber ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von seinen Werken. Weiter bitte. Doch an dieser Stelle wiederum, siehe, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen, da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen ihres Ungehorsams. Aber früher sagte der Schreiber gerade, sie sind dort hineingekommen, nicht wegen ihres Unglaubens. Jetzt sagt er wegen ihres Ungehorsams. Ungehorsam ist in Wirklichkeit nur das Symptom, die Wurzel ist Unglaube. Wenn wir Unglaube haben, werden wir auch im Ungehorsam leben, weil unser Herz nicht ergriffen hat, was bereits uns gehört. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen, da es nun bestehen bleibt, dass einige zur Ruhe kommen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen Ungehorsams. Weiter bitte. Bestimmt er abermals einen Tag ein heute. Wann ist heute? Jetzt. Jetzt ist für dich der Tag, in die Ruhe einzugehen. Er bestimmt den Tag heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Heute ist für euch, meine lieben Freunde in Liechtenstein, der Tag, wo ihr in die Ruhe des vollbrachten Werkes des Kreuzes eingehen sollt. Wie denn? Lesen wir weiter. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Es ist vollbracht. Es geht nicht um deine Werke, die dich in die Ruhe bringen. Deine Ruhe, deine Werke werden dir nichts bringen. Die Ruhe, die Gott für uns gebracht, geschaffen hat, die für uns bereits besteht, die ist die Ruhe von den eigenen Werken. Der Herr will seine Werke durch dich tun. Der Herr will durch dich reden, durch dich heilen, durch dich wirken. Du lässt deine Werke los und lässt ihn seine Werke durch dich tun. Und schau mal, wie er dann noch weiter sagt im nächsten Vers. So lasst uns nun bemüht sein, eine andere Bibelübersetzung sagt, so lasst uns nun eifrig sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Und auf diesen Vers 11 möchte ich mich ganz kurz mal konzentrieren. So lasst uns nun bemüht sein. Das Bemühtsein spricht von Anstrengung. Lasst uns nun eifrig sein, uns bemühen. Wenn du das anschaust im originalen griechischen Wort, das spricht klar von einer Anstrengung. Und hier ist das Paradox, und ich habe hier gesagt, ich liebe Paradoxe, die finde ich so faszinierend. Hier sagt der Schreiber zu den Hebräern, wer immer das auch war, ich bin der persönlichen Überzeugung, dass das Paulus war, aber das hat nichts zur Sache. Der Schreiber sagt Folgendes, du gehst in die Ruhe ein, wo du von deinen Werken ruhst, aber um in die Ruhe einzugehen, musst du bemüht sein. Moment mal, lieber Schreiber, du widersprichst dir hier. Du sagst mir, ich soll in die Ruhe eingehen, wo ich von meinen Werken komplett ruhe. Dann sagst du aber, dass ich mich anstrengen muss, damit ich in die Ruhe komme. Ja, was jetzt? Anstrengen oder Ruhe? Du kommst in diese Ruhe des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Du kommst in diese Ruhe des neuen Bundes nicht hinein, ohne dass du dich anstrengst. Reinhard, hör mir auf damit. Wir dachten, du bist ein Prediger der Gnade und des guten Gottes und des vollbrachten Werkes. Wir haben dich das schon so satt von diesen Werken und von der Werksgerechtigkeit und vom Anstrengen und vom harten Arbeiten und vom Mühen. Wir sind dem schon so müde. Richtig. Denn wir haben uns nicht angestrengt, in die Ruhe einzugehen. Wir haben uns angestrengt, unsere eigenen Werke zu tun. Und das macht müde. Sehr, sehr müde. Die Anstrengung, von der der Schreiber spricht, ist folgendes. Einzugehen in die Mühe. Schau her, ich erkläre dir das so. Wenn du ein Auto hast, wo der Starter kaputt ist, okay? Der Starter ist kaputt. Kennt ihr euch aus? Der Starter ist ein, ich bin nicht gut technisch und auch nicht gut mit solchen Sachen. Aber ich weiß, der Starter ist irgendein kleines Gerätchen. Wenn du ein Stück, den Schlüssel reinsteckst und umdrehst, dann geht es, das Auto springt an und du kannst dann fahren damit. Wenn der Starter kaputt ist, springt das Auto nicht an. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, ich schiebe das Auto einfach. Das machen der größte Teil der Christen. Die schieben ihr ganzes Leben, schieben sie so ihr Leben dahin. Alles ist mühsam, alles ist anstrengend, alles ist schwierig. Dann gibt es aber andere, die sagen, ich strenge mich jetzt an, um in die Ruhe einzugehen. Ich strenge mich an, das Auto zum Anspringen zu bringen. Ich hebe das Auto mal in den Leerlauf, dann schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich mit aller Kraft und dann springe ich rein, gebe den Gang rein, trete die Kupplung, lasse das raus, bumm, das Auto springt an und dann bin ich in der Ruhe, dann fahre ich. Und so ist es auch. Wenn wir in die Ruhe eingehen wollen, wenn wir uns bemühen wollen, in die Ruhe eingehen, müssen wir Folgendes verstehen. Der Hebräerbrief wurde ja geschrieben, um Vergleiche aufzuzeigen. Der ganze Hebräerbrief ist ein Brief des Vergleiches. Den Brief kannst du nur verstehen, wenn du auch das verstehst. Der Schreiber, der verglich zum Beispiel Berg Zion mit dem Berg Sinai. Er verglich Gnade mit Werke. Er vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund. Wenn du durchlässt, ich liebe diesen Brief, faszinierend, da vergleicht er ständig den alten Bund mit dem neuen Bund. Und auch hier vergleicht er das verheißene Land, die Ruhe, mit dem verheißenen Land, die Ruhe im neuen Bund. Wie strengen wir uns jetzt an? Wir leben ja leider, großteils als Christen, leben wir nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes. Das war ja auch das große Problem, das Paulus hatte, als er den Brief an die Galater schrieb. Die fingen wunderbar im Geist an und machten dann im Fleisch weiter. Genauso wie es heute, ich würde behaupten zu sagen, der größere Teil der Christen macht. Sie wurden errettet aus Gnaden und leben dann den Rest ihres Christenlebens aus Werken. Sie müssen sich dann anstrengen, um Gott wohlzugefallen, anstrengen, um die Heilung zu erlangen, anstrengen, um Befreiung zu erlangen, anstrengen, um das zu kriegen. Ständig müssen sie anstrengen und Werke tun, um etwas zu kriegen, was bereits ihnen gehört. Und da wir in dieser Mischung leben zwischen alten und neuen Bund, da wir in diesem Christenleben leben, das nicht ein Leben der Ruhe ist, müssen wir uns jetzt mal anstrengen, um diese Ruhe einzugehen. Und die Anstrengung, die habe ich euch heute am Nachmittag so erklärt, die ist das Überzeugen des eigenen Herzens. Abraham musste das tun. Abraham glaubte nicht, mehr als 10 Jahre. Und Gott hat ihn dazu bringen müssen, dass er sein eigenes Herz überzeugt hat, wirklich zu glauben, dass das, was Gott gesagt hat, bereits eine vollbrachte Sache ist. Er hat gesagt in 1. Mose 17, Vers 5, von nun an heißt du nicht mehr Abraham, erhabener Vater, sondern von nun an bist du Abraham, Vater vieler Völker, denn zum Vater vieler Völker habe ich dich gemacht, nicht werde ich dich machen. Gott hat etwas deklariert, was in der natürlichen Welt nicht sichtbar war. Aber Gott hat nicht gesagt, sag jetzt, du bist Abraham, Vater vieler Völker, weil du wirst in einem Jahr auch der Vater vieler Völker sein. Gott hat gesagt, zu dem ich dich gemacht habe. Das habe ich bereits getan. Und genau da musste jetzt Abraham auch in diese Ruhe eingehen. Er musste sich anstrengen, er musste über sein eigenes Herz bekennen, ich bin Abraham, ich bin Vater vieler Völker. Ich bin der, der Gott sagt, da ich bin. Und ich habe mich entschieden, über mein eigenes Herz ständig zu deklarieren, ich bin, der Gott sagt, der ich bin und ich habe, was Gott sagt, dass ich es auch habe. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Buch geschrieben habe über übernatürliche Versorgung, aber Freunde, für mich war das so radikalst lebensverändernd und so unbeschreiblich, als ich verstanden habe, was mir wirklich im Herrn gehört. Die Versorgung ist für mich absolut kein Thema, wo ich irgendjemals in einen Punkt komme, wo ich den Herrn beflehen müsste, uns zu versorgen. Alles, was wir je brauchen für unsere Arbeit mit den Kindern, war immer da. Es gab nicht einen einzigen Moment in 4 Jahren, nicht einen Moment, wo wir eine Rechnung zahlen mussten und das Geld nicht hatten und Gott beflehen mussten, uns das zu geben. Denn gab es nicht ein einziges Mal. Wisst ihr warum? Weil ich gelernt habe, Gottes Fakten sind anders als Verheißungen. Und wenn ich die Gottesfakten zu Verheißungen mache, dann wird das ein Leben, das nicht in der Ruhe ist. So die Anstrengung, in die Ruhe einzugehen, ist die Anstrengung, unser eigenes Herz zu überzeugen. Für mich ist es eigentlich schockierend. Ich habe vor kurzem zu einem Freund gesagt, wenn Leute verstehen, wirklich verstehen, weil sie gehört haben, wie ich das gelehrt habe, wenn sie verstehen, wie powerful, wie kräftig unser eigenes Herz ist, mehr als alles andere, sagt die Bibel in Sprüche 4, Vers 23, achte auf dein Herz, denn daraus entspringen die Quellen des Lebens. Im Hebräischen, Originalhebräischen, bedeutet das so, achte dein Herz oder behüte dein Herz, wie man ein Hochsicherheitsgefängnis behütet. Das ist der Originaltext. Und wenn Christen mal verstehen, was aus unserem Herzen alles hervorgeht, die Kraft unseres eigenen Herzens, und dann ihr Herz nicht behüten, das ist für mich etwas Unbegreifliches und Unverständliches. Es gibt zwei Türen in dein Herz. Die eine Tür ist der Geist, die andere Tür sind unsere natürlichen Sinne. Unser Geist weiß alles. Die Bibel sagt im 1. Johannes, ich glaube, es ist Kapitel 5, die Bibel sagt im 1. Johannes 5, wir haben eine Salbung vom Heiligen und wissen alles. Hast du gewusst, dass du eine Salbung hast? Die hast du. Du sollst Gott nicht bitten, dich zu salben. Niemals, ein einziges Mal in meinem Leben kann ich mich erinnern, mit fast 40 Jahren Dienst, dass ich Gott gebeten hätte, mich zu salben, bevor ich predige. Niemals. Wir haben eine Salbung. Und das ist eben dieser Gottfakt. Du bist bereits gesalbt. Aber wir haben aufgrund von falschem Verständnis diese Gottfakten, die Dinge, die Gott entweder in der Vergangenheit geschrieben hat oder klar geschrieben hat, dass er sie in Christus oder durch Christus uns bereits geschenkt hat. Diese Dinge haben wir, weil wir es nicht verstanden haben und gewusst haben, wie Verheißungen behandelt. Gott, gib mir die Salbung. Gott, salbe mich doch. Gott, ich muss morgen diesen Dienst tun. Ich brauche deine Salbung. Anstatt zu sagen, unser Herz zu überzeugen, Vater, danke für deine Salbung. Wenn ich morgen predige, dann wird die Salbung des Heiligen Geistes durch mich fließen, denn ich habe die Salbung des Heiligen. Und was wir tun müssen, ist, diese Anstrengung in die Ruhe einzugehen, ist diese Anstrengung, unser eigenes Herz zu überzeugen, dass die Gottesfakten bereits uns gehören. Und in dem Augenblick, wo dein Herz das wirklich glaubt, dann weißt du das. Es ist schwer zu beschreiben, aber am besten kann man das so beschreiben, wenn man zurückgeht zum Gesetz der ersten Erwähnung, wie ich das heute schon erwähnt habe, wo man in der Bibel schaut, wo irgendetwas das erste Mal in der Bibel erwähnt wird. Das erste Mal, wo die Bibel das Wort Herz erwähnt, ist in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, bitte gebt mir das mal rauf. Da spricht die Bibel von der Sintflut und wie die Menschen böse waren und Gott dann die Menschen zerstört hat. Schau mal. Aber als der Herr sah, dass der Menschen bos und groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Und dann hat Gott sich entschieden, diese Menschheit muss jetzt zerstört werden durch die Sintflut. Hier gibt es einen ganz einfachen Schlüssel, damit du das Herz verstehen kannst. Hier gibt es drei Worte. Erstens das Herz, zweitens das Dichten und drittens das Trachten. Das Herz, wenn die Bibel vom Herzen spricht, ist es weder der Geist noch die Seele. Denn die Bibel verwendet im Griechischen sowie im Hebräischen ein anderes Wort für Geist und für Seele und für Herz. Ich habe jetzt nicht Zeit, über das Herz zu lernen, da würde ich mindestens 30 Stunden dazu brauchen. Aber ich will euch nur erklären, wie wichtig das ist, dass wir das Herz auch wirklich verstehen. Denn Glauben müssen wir im Herzen. Im Kopf der Glauben, der bringt dir keine Gottesfakten in dein Leben. Der Kopfglaube, der bringt überhaupt nichts, nur Frust. Mit dem Herzen müssen wir glauben. Und hier sind eben diese Worte Herz, das ist unser Inneres, das Zentrum unseres Seins. Dann gibt es hier das Trachten und das Dichten. Das eine Wort, nämlich das Dichten, das ist ein Wort, welches das Wort einfach von Gedanken ist. Das spricht von Gedanken. Aber das zweite Wort ist ein Wort, welches im Hebräischen die Wurzel hat. Es spricht von dem Formen. Das ist dasselbe Wort, wenn ein Töpfer ein Gefäß formt. Der Töpfer nimmt den Ton und er formt ein Gefäß. Und dieses selbe Wort ist, welches hier verwendet wird. Das heißt, was Gott sagt, ist Folgendes. Durch das Formen der Gedanken, durch das aktive Formen der Gedanken wird dein Herz beeinflusst. Ihr Herz wurde böse. Warum war ihr Herz immer da böse? Weil sie konstant böse Gedanken in ihrem Kopf geschmiedet haben, danach getrachtet haben, sie zusammengebastelt haben. Und das beeinflusst unser Herz. Und wann weißt du, ob dein Herz von etwas ergriffen ist? Wann weißt du, wann die Wahrheit wirklich in deinem Herzen ist? Wie weißt du, ob du die Sachen jetzt im Herzen glaubst oder nicht? Wenn sich deine Gefühle und deine Gedanken zu einer Einheit vermischen, dann ist es die Botschaft, die dein Herz glaubt. So simpel ist das. Das heißt, wir bekennen die Wahrheiten Gottes, die uns bereits in Christus gehören, und wir meditieren über die Wahrheiten Gottes, die uns bereits in Christus gehören, die Fakten Gottes. Und wir tun das so lange, bis wir in die Ruhe eingegangen sind, bis du zu einem Punkt gekommen bist, wo du in deinem Herz weißt, deine Gefühle, deine Gedanken haben sich zu einer Einheit vermischt und jetzt weißt du, ich bin wirklich geheilt. Und dann wird sich die Heilung in deinem Körper manifestieren. Oder ich bin wirklich frei von der Kraft der Sünde. Dann wirst du mit Sieg über die Sünde leben. Und diese Mühe, die wollen sich so wenige Christen machen. So wenige Christen, die wollen nicht in die eingehen, in die Ruhe und sich Mühe dazu geben. Viele Christen sagen, na, ich will einfach sitzen, höre mir eine gute Predigt an, dann gehe ich nach Hause und lebe ich mein Leben weiter. Jakobus sagt, die das Wort hören, aber es nicht in die Tat umzusehen, die betrügen sich selbst. Die sind wie Menschen, die in den Spiegel schauen, es ändert sich gar nichts. Selbstbetrug ist der schlimmste Betrug. Wir sollen nicht in diesem Selbstbetrug leben. Wir müssen jetzt, wenn wir uns entschieden haben, ich will den neuen Bund erleben, ich will den neuen Bund wirklich so erfahren, wie Gott in mir versprochen hat, wie dieser kleine Österreicher da das predigt und wie er das erlebt, so will ich das auch erleben. Dann musst du das tun, was ich auch tue. Ich gebe mir Mühe und ich habe mir Mühe gegeben. Als der Herr begonnen hat, mir diese Wahrheiten zu zeigen und zu offenbaren, wisst ihr, ich habe buchstäblich Stunden am Tag damit verbracht, mein Herz zu überzeugen. Am Anfang sehr zum Frust zu meiner Frau, weil ich sie neben mir ignoriert habe. Völlig ignoriert. Wir sind Stunden im Auto gesessen und ich war in einer anderen Welt. Ich war in der Welt, mein Herz zu überzeugen, dass die Gottesfakten tatsächlich bereits mir gehören. Heute nehme ich mir Zeit für sie. Das hat mir sehr leid getan, dafür habe ich sie auch schon um Vergebung gebeten und sie hat mir das auch vergeben. Aber für mich war das eine klare Sache. Ich muss mich bemühen, in diese Ruhe einzugehen. Ich muss das Wort Gottes meditieren und deklarieren mit dieser Formel, wie ich es auch heute Nachmittag gesagt habe. Ich bin, der du sagst, ich bin. Ich habe, was du sagst, dass ich habe. Ich will das nicht mehr in die Zukunft geben. Wir singen so viele Lieder, meine lieben Freunde, und ich will das nicht kritisch sagen, sondern auch euch helfen. Wir singen so viele Lieder, wo wir Gottes Fakten in die Zukunft geben. Komm, Herr, mit deiner Gegenwart zum Beispiel. Jetzt plötzlich geben wir etwas in der Zukunft, was bereits hier ist. In dem Augenblick, wenn wir sagen, Herr, komm mit deiner Gegenwart, deklarieren wir nämlich, dass deine Gegenwart nicht hier ist. Obwohl seine Gegenwart in uns ist. Wie wäre es, wenn wir zusammenkommen würden und alle deklarieren würden und sagen würden und singen würden, Herr, danke für deine Gegenwart, die jetzt hier ist und wir öffnen unser Herz, um sie jetzt zu erleben und durch uns fließen zu lassen. Wie wäre das? Stell dir vor, wenn eine ganze Gemeinde zusammenkommt mit der hundertprozentigen Überzeugung, seine Gegenwart ist hier, weil Christus in mir lebt, weil wir zusammen sind und jetzt wird sich diese Gegenwart manifestieren. Wisst ihr, was geschehen würde? Die Gaben der Weissagung würde fließen, die Gaben der Heilungen würde fließen, die Wunder würden fließen. Wir würden plötzlich diese manifestierte Gegenwart erleben, weil unser Herz überzeugt ist, sie ist hierher gekommen mit uns, weil Christus in uns lebt. Aber das sind so viele Dinge, wo wir immer wieder die Gottfakten in die Zukunft legen, die nicht in die Zukunft gehören. Ich habe am Nachmittag gesagt, wie Gott zu mir gesagt hat, eine der größten Traurigkeiten seines eigenen Herzens ist es, wenn seine Kinder im Mangel an nehmendem Glauben leben. Und ich habe mich in dieser Nacht vor 2,5 Jahren, habe ich diesen festen Entschluss getroffen. Alles, was mir gehört, das werde ich jetzt im nehmenden Glauben einfach für mich annehmen. Und dann hat der Herr mir eben erklärt, wie das geht mit Glauben nehmen. Möchtest du ein schönes Foto machen von mir? Das darfst du gerne. Super. Und dann habe ich den Herrn erklärt, warum nicht lächeln für einen Fotograf? Und dann hat der Herr mir eben erklärt, der nehmende Glauben ist Glaube, der aufhört zu bitten für das, was ich gesagt habe, dass ich es dir gegeben habe. Stell dir vor, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber angenommen, Hartmut kommt zu mir nach Hause. Wenn er bei mir bei der Tür reinkommt, und er war ja bei mir schon in Brasilien 2-mal, seitdem kommt er nicht mehr, ich weiß auch nicht warum, aber... Seitdem kommt der Rainer zu dir, aber du bist auch bei mir wieder herzlich willkommen. Du auch, Gerd. Kannst gerne mal kommen. Wenn es heiß willst, kommst du zu mir. Es ist immer heiß. Stell dir vor, Gerd kommt zum Beispiel zu mir und wenn er bei der Tür reinkommt, sage ich, Gerd, du bist mein aller bester Freund. Du bist für mich wie ein Mitglied meiner Familie. Hier ist der Kühlschrank, hier ist alles, was du brauchst, hier sind die Schränke, da ist das, da ist das, da ist das. Ab sofort gehört alles, was mir gehört, dir. Das ist dein. Hast du verstanden? Ja. Alles, was du hier siehst, gehört jetzt dir. Ja. Eine Stunde später sagt er, Reinhard, sage ich, was ist los? Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, ich habe einen Hunger. Bitte, bitte, bitte, kannst du mir den Kühlschrank aufmachen und was zum Essen geben? Bitte, bitte, bitte, Reinhard, gib mir ein Stück Käse oder ein Stück Brot. Ich würde sagen, das erste Mal würde ich vielleicht nichts sagen, weil ich gnädig und gütig sein will. Das zweite Mal würde ich sagen, verstehst du kein Deutsch, Hartmut? Du benimmst dich wie ein kleines Kind, das nicht noch 2 Jahre alt ist. Gehen wir das noch einmal durch. Alles, was mir gehört, gehört dir. Wenn Leute zu mir kommen, normalerweise mache ich das so. Leute kommen zu mir, ich zeige ihnen, wo alles ist. Oder Debbie macht das oft. Und dann sage ich folgenden Satz dazu. Ab sofort gebe ich dir nichts mehr zum Essen. Und wenn du hungrig bei der Tür rausgehst, bist du schuld. Weil ich habe dir alles gezeigt, wo es ist, und ich habe dir gesagt, es gehört dir. Leute schauen dann immer ganz schockiert an. Warum mache ich das so? Weil ich will, dass du dich bei mir zu Hause fühlst. Ich will, dass du den Kühlschrank aufmachst und sagst, ah, den Käse hätte ich jetzt gern, ah, ein Stück Wurst. Und wenn du das so machst, ich fühle mich irrsinnig geehrt. Wisst ihr warum? Der glaubt mir. Der glaubt mir tatsächlich. Der nimmt mein Wort ernst. Wenn mein Sohn zu mir nach Hause kommt, die wohnen jetzt in Amerika, wir wohnen in Brasilien, aber als wir noch in Amerika gewohnt haben und als sie dann ausgezogen sind, schon, wenn mein Junge mit 20 Jahren zu mir nach Hause gekommen wäre und mich gebettelt hätte, dass ich ihm doch endlich was zum Essen geben solle, weil er so einen Hunger hat, dann hätte ich ihn wirklich mal angeschaut, hätte ich gesagt, junger Mann, so habe ich dich nicht erzogen. Du bist 20 Jahre alt, soll ich dir die Windeln auch noch wechseln? Du weißt, wo der Kühlschrank ist. Du weißt, wo das ist, was dir gehört. Wenn mein Sohn bei der Tür reingeht, macht den Kühlschrank auf. Das hat auch immer schon gemacht. Die haben immer gut gegessen, unsere Jungs. Du liebe Zeit. Ein Freund hat uns vor 3 Jahren einen Familienurlaub gezahlt. Die Flüge waren billig gegen das Essen, was die Jungs gegessen haben. Du liebe Zeit. Stimmt, gell, Abby? Unwahrscheinlich. Die sind große Lackeln, was weiß ich, fast 1,90, kräftig, so Fitnesstrainer, Bodybuilder, so wisst ihr, die essen was, das sage ich dir. Und wenn mein Junge nach Hause gekommen ist zu uns zu Besuch, ich kann mich immer erinnern, rein sofort an uns vorbei, einmal nur kurz, hallo Papa, hallo Mama, an uns vorbei, rein in die Küche, Kühlschranktür auf und was gibt's da alles? Ich habe mich so geehrt gefühlt. Mein Sohn vertraut mir. Er glaubt wirklich, das, was ich gesagt habe, gehört ihm, das gehört auch ihm. Und das ist der nehmende Glaube. Aber wir Christen, wir haben so eine falsche Demut uns angeeignet bekommen oder auch nicht verstanden, was der neue Bund ist und wie kräftig er ist, dass wir ständig die Gottfakten in die Zukunft gelegt haben und ständig Gott versuchen zu überzeugen, uns die Dinge zu geben, die er uns nicht geben kann, weil er sie uns gegeben hat. Und da müssen wir unser Herz überzeugen, indem wir bekennen, dass wir sind, wer wir sind, dass wir haben, das, was wir haben, was er es gesagt hat. Und wenn unser Herz zu dem Punkt kommt, dass die Gefühle und die Gedanken sich vermischt haben und wir tief im Herzen wissen, das weißt du, dieses Wissen kann dir niemand mehr nehmen. Ich sagte nur was. Zum Beispiel. Vorgestern war ich einfach, habe meine Zeit mit Jesus verbracht. Einfach nur, ich mache das so gern. Wenn ihr heute mein Gebetsleben sehen würdet, wahrscheinlich würden die meisten von euch schockiert sein. Ich liebe es, Stunden im Gebet zu verbringen. Wirklich, das meine ich ernst. Stunden, ich liebe es. Vor allem in der Nacht. Mein persönliches Gebetsleben vom Herrn, da ist absolut so gut wie kein Bitten drinnen für irgendetwas für mich. So gut wie gar nichts. Ich spreche nicht von der Fürbitte. Das ist eine andere Sache. Wo ich für anderen Menschen in Fürbitte trete. Das ist eine ganz andere Sache. Aber für mich, was ich zum Leben brauche, was ich zum Sieg brauche, was ich für die Waisenkinder brauche, was ich einfach für meinen Dienst brauche. Wenn ich schaue, wie viele Pastoren Stunden damit verwenden, zu sich Sorgen zu machen, Gott zu bitteln, Gott zu betten, Gott zu überzeugen, für alle möglichen Dinge, die sie für den Dienst brauchen und müde dabei sind. Vor 2 Tagen war ich einfach so mit der Zeit mit dem Herrn verbracht. Meine Zeit mit dem Herrn ist fast nur auch danken, ihn loben, ihn zu ehren, zu meditieren über das, was mir gehört, ihm für die Gottfakten einfach zu danken. Und dann plötzlich ist eine Stunde weg und ich habe nichts gemacht, als ihn einfach nur genossen. Jesus einfach genossen. Und dann sind 2 Stunden weg und ich habe nichts gemacht, als einfach ihn genossen. Und da habe ich bin so gesessen und da habe ich nur so gesagt, ich glaube, heuer hätte ich gerne noch ein Waisenhaus dazu. Einfach so. Ich glaube, dieses Jahr hätte ich noch ein Waisenhaus gern dazu. Noch eins. Stunde später habe mein Handy immer abgeschaltet beim Gebet, habe ich meiner Frau noch gar nicht gesagt. Meine Frau sagt immer dann nach der Predigt zu mir, jetzt, warum hast du mir das nicht erzählt? Ich habe gesagt, habe ich vergessen, sorry, aber jetzt habe ich es dir in der Predigt gesagt. Ich habe mir das nämlich auch noch nicht gesagt. Ich sitze in dem Keller vor 2 Tagen und sage nur so, ich glaube, heuer hätte ich gern noch ein Waisenhaus dieses Jahr her. Stunde später, ich habe mein Handy immer ausgeschaltet, wenn ich Zeit mit meinem Herrn verbringe. Stunde später schalte ich mein Handy aus, ich gehe aus dem Keller raus. Sobald ich das Handy einschalte, kriege ich eine Message. Pastor Reinhard, ich hätte gerne in meiner Stadt ein Waisenhaus aufgemacht. Kannst du mir helfen? Wisst ihr, das ist die Ruhe. Früher, vor 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich mich halb zu Tode gefastet und gerackert und gebetet und gefleht, um Gott zu überzeugen, mir ein Waisenhaus zu geben. Heute sage ich, oh Jesus, du bist der Tollste, 2 Stunden lang. Und dann, ich glaube, ich hätte jetzt nie wieder gern eins. Das ist die Ruhe. Und diese Ruhe wartet auf uns. Diese Ruhe bringt uns zu dem Punkt hin, wo wir von eigenen Werken ruhen und Christus durch uns die Werke tut. Hör zu, Christus möchte durch dich Geschäftsmann sein. Was haben wir gemacht? Ich bin Geschäftsmann für Christus. Christus sagt, das ist ziemlich anstrengend, oder? Und wir checken es trotzdem nicht. Aber wie wäre es, wenn Jesus durch dich Geschäftsmann ist? Stell dir vor, Jesus ist der Besitzer von Holz Groß. Stell dir vor, aber praktisch. Er ist der Besitzer. Weil wir wurden ja erkauft mit seinem Blut. Wir gehören ihm. Durch den neuen Bund sind wir in Christus. Der dem Herrn angehört, ist ein Geist mit ihm. Du und Christus hat eine einzige Einheit. Das heißt, wenn du eine Firma hast, ist es nicht deine Firma, es ist seine Firma. Wir sagen dann, Herr, das gehört dir, aber ich schaue noch, dass es alles läuft. Gell? Herr, die Waisenhäuser, die sind deine, aber ich kümmere mich darum und liege in der Nacht wach, damit die Waisen wohl alles haben. Ich sage euch noch etwas und bitte jetzt mir nicht böse werden. Ich sage euch ein Erlebnis. Ihr könnt mit dem Erlebnis machen, was ihr wollt. Ich sage einfach ein Erlebnis, das ich selbst erlebt habe. Das Waisenhaus, das wir haben, ist ja weit weg von uns, ca. 2500 Kilometer. Ich liebe diese Kinder. Ich liebe die. Ist aber nicht schwer, gell, Günther? Ist nicht schwer, die zu lieben. Wir hatten 28 Kinder im Waisenhaus selbst. Insgesamt in den Heimen haben wir über 200 Kinder. Und es war vor, ich weiß nicht, 2 Monaten. Ich saß auch in meinem Zimmer, es war spät nachts. Ich weiß nicht, zu 1 Uhr in der Früh, ich konnte noch nicht schlafen. Ich saß in meinem Stuhl, zu meinem Jesusstuhl. Ich bin einfach da gesessen. 2500 Kilometer von mir sind die Waisen. Wir haben die besten Betreuer, die man sich vorstellen kann, besten Direktor des Waisenhauses. Und ich sitze im Stuhl und ich sage einfach so, oh Herr, ich habe so Sehnsucht nach meine Kinder. Nur so. Plötzlich nahm mich der Geist Gottes Und ich fand mich im selben Augenblick 2500 Kilometer weiter im Waisenhaus. Aber Rainer, das ist doch verrückt. Gott nahm Philipp und setzte ihn im Geist. Gott nahm Ezekiel und im Geist führte ihn ins Tal. Ich war im Waisenhaus und ich ging dieses Haus der Mädchen durch. Sie haben alle geschlafen mit der Nacht. Ich ging durch, die Nara, die Mara, alle haben friedlich geschlafen. Der Raum war voller Engeln. Dann ging ich raus bei der Tür, ging den Gang runter, ging unten in das Haus des Jungs rein, haben die Jungs gut geschlafen, alles war voller Engeln. Und ich habe gesagt, oh Herr, danke, du kümmerst dich um unsere Kinder, deine Engel sind da und passen auf. Ich habe den Herrn einfach dort mitten 2500 Kilometer weit angebetet, gelobt und plötzlich war ich wieder zurück in meinem Zimmer. Habe gesagt, jetzt gehe ich schlafen, weil spät ist, danke. Freunde, es ist eine geistliche Welt, die real ist und die uns als den Kindern Gottes gehört. Habt ihr das gewusst? Es gibt eine Realität. Wir leben so sehr erdverbunden. Viel mehr leben wir erdverbunden als himmelsverbunden. Mein lieber Gunther hat zum Anfang gelesen, da wir gestorben sind mit Christus, setzt eure Gedanken auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Wir leben so einen großen Teil unseres Lebens mehr beeinflusst von was auf dieser Erde geschieht, denn von dem beeinflusst, was im Himmel bereits geschehen ist, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Weil wir ständig versuchen, die Gottesfakten als Verheißungen zu behandeln und ständig diese Einstellung tief in uns drinnen tragen, wir müssen Gott noch durch irgendetwas überzeugen, das uns zu tun, wonach sich unser Herz so sehnt. Und ständig will Gott dich überzeugen, dass es bereits vollbracht ist. Ich möchte dir das am liebsten so hineinschreien ins Herz, damit jede Faser deines Herzens das ergreifen kann. Denn nur wenn wir das ergreifen, wenn wir das beginnen, über unser Herz zu deklarieren und zu meditieren und zu bekennen, dass wir das sind, was er als Gottfakt bereits gesagt hat, dass wir es sind, und unser Herz es ähnlich ergreift, dann leben wir in dieser Ruhe. Ich habe gerade oben das Chora, glaube ich, gesagt. Und ich sage solche Dinge normal nicht öffentlich. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt tue. Ich habe Chora gesagt, weißt du Chora, wenn bei mir 2 Tage vergehen, ohne dass ich Engel gesehen habe, die mit mir kommuniziert haben, dann mache ich mir Sorgen um mein geistliches Leben. Wirklich. Wirklich. Was sagt die Bibel? Wir sind gekommen zum Berg Zion, zu einer Vielzahl von Engeln, zur Gemeinde der Erstgeborenen. Wir sind gekommen zu einer Vielzahl von Engeln. Wenn du zu einer Vielzahl von Engeln gekommen bist, wo sind die Engel dann? Stell dir mal vor, ich bin gekommen zu ein paar hundert Leuten in Liechtenstein. Wenn ich heute nach Hause gehe und sage, ich bin gekommen zu ein paar hundert Leuten in Liechtenstein und meine Frau, die wir angenommen, sie wäre nicht hier, und sie sagte, ja und wie waren die, was haben die gesagt, wie haben die ausgeschaut? Und ich sage, keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Ja, du hast mir gerade gesagt, du bist gekommen zu ein paar hundert Leuten aus Liechtenstein und jetzt sagst du, du hast keine gesehen, du weißt nicht, wie sie ausschauen, du weißt nicht, wie sie sind. Was ist da los? Ich sehe euch. Wir sind gekommen zu einer Vielzahl von Engeln, zum Berg Zions, zur Gemeinde des Erstgeborenen. Freunde, die geistliche Welt ist viel realer als die natürliche Welt und der Sessel, auf dem du heute sitzt und dem du so sehr vertraust. Hast du das gewusst? Du hast dich hingesetzt und nicht so hingesetzt. Schau mal, ob der mich trägt. Ganz vorsichtig. Wer weiß, ob der zusammenbricht. Aber das Wort Gottes behandeln wir so. Wer weiß, ob es wirklich so gemeint ist. Vielleicht ist es. Nein, setz dich hin und lass dich fallen. Es trägt dich. Es stimmt, die Gottesfakten, die sind eine Realität. Unser Herz muss dir greifen. Du musst dir die Mühe nehmen, nach Hause gehen und sie zu studieren, die heraussuchen, was hat er gesagt, dass mir in Christus gehört, was hat er gesagt, dass mir durch ihn gehört, in ihm. Und diese Sachen, die werde ich so lange in der Gegenwart positiv, wenn sie biblisch sind, über mein Leben deklarieren, bis mein Herz sie erfasst hat. Ich sage euch jetzt mal einige dieser Gottes Fakten, die so klar geschrieben sind in der Bibel. Fangen wir einmal ein mit Epheser Kapitel 1, Vers 3, bitte. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Jetzt werde ich hier dir einmal etwas sagen, was das Wort für Segen heißt. Das Wort Segen im Original-Urtext ist ein zusammengesetztes Wort. Ist das Deutsch? Im Englischen sagt man compound word. Sagt man im Deutschen ein zusammengesetztes Wort? Ja, ist ein zusammengesetztes Wort. Ich lebe schon 15 Jahre nicht mehr in einem deutschsprachigen Raum und predige ganz selten in Deutsch. Dieses zusammengesetzte Wort, das heißt Folgendes, kommt aus zwei Wurzeln. Das heißt deklariert, wohlhabend deklariert. Also die Bibel sagt, dass Gott hat uns als wohlhabend deklariert. Das hat er bereits getan. Was tun wir so oft? Wir bitten Gott um seinen Segen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Nein, warten wir mit der Geschichte. Zuerst einmal, ich brauche einen Freiwilligen. Debbie, bitte. Meine Frau sagt, ich muss übersetzen, ich kann nicht kommen. Ah, ich will keinen von euch irgendwie, ich helfe euch. Ich gebe beim ersten Mal den Clou, okay? Beim ersten Mal gebe ich einen Tipp. Erste Frage, ist das eine Verheißung oder ist das ein Gottesfakt? Was ist das? Gottesfakt, sehr gut. Warum wisst ihr, dass das ein Gottesfakt ist? Wer kann mir die Antwort geben? Wie weißt du das? Sag mir mal. Es ist in der Vergangenheit geschrieben. Super. Der erste Tipp, den wir haben, ist, er hat uns gesegnet. Vergangenheit beschrieben. Gibt es noch einen anderen Tipp, wo wir erkennen können, dass das ein Gottfakt ist? In Christus. Hier haben wir den Doppelbeweis, dass das nicht eine Verheißung ist, sondern ein Gottesfakt. Er hat uns gesegnet durch Christus. Das heißt, und hier, bitte hör mir jetzt wirklich gut zu, glaubt dein Herz diesen Gottesfakt wirklich? Glaubt dein Herz diesen Gottesfakt? Nehmen wir ihn ganz Wort für Wort, einfach. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, nicht wird, hat. Mit was? Allen. Mit allem geistlichen Segnung. Mit 90% oder mit allem? Wenn du zu mir heute hier herauskommst und sagst, Reinhard, gib mir alles Geld, das du hast. Alles Geld, das du hast. Und ich sage, okay, Hartmut hat mir soeben alles überschrieben, was er gehabt hat. Jetzt habe ich etwa 153 Millionen Euro Cash auf meinem Konto, weil der Hartmut hat mir alles übergeben, was er gehabt hat. Merkt schon, dass Hartmut mein besonderer Freund ist. Und dem Gerd hat er auch noch einmal zu viel gegeben, jetzt hat er nichts mehr, wir haben 300 Millionen. Wenn du zu mir kommst und sagst, Reinhard, gib mir alles, was du hast, alles Geld, und ich gebe dir all mein Geld, alles Geld gebe ich dir. Wenn du dann zu mir zurückkommst und sagst, Reinhard, bitte gib mir 10.000 Euro. Jetzt habe ich eine einfache Frage. Kann ich dir die 10.000 Euro geben? Moment mal. Ihr schüttelt den Kopf und sagt nein. Wenn Gott uns allen Segen gegeben hat, warum glauben wir dann, dass Gott uns noch Segen geben kann? Ihr habt mir soeben gesagt, wenn ich euch alle gegeben habe, kann ich euch nichts mehr geben. Aber ihr glaubt nicht im tiefsten Herzen, dass Gott euch nichts